Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir melden uns zurück aus unserer kleinen Osterpause. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier bin und freue mich auch auf eure Anrufe und bin sehr gespannt auf eure Geschichten. Wir machen genauso weiter, wie wir es immer gemacht haben, montags, nämlich mit einer freien und offenen Themenrunde. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, meldet euch ganz einfach unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben und fasst euch relativ kurz in der Mail. Das wäre sehr nett. So, die erste Anruferin heute Nacht heißt Maria und die Maria ist 23. Guten Morgen, Maria. Hallo, Domian. Hallo, Maria. Um was geht's bei dir? Ich möchte dir von meiner Nebentätigkeit erzählen. Ich arbeite seit 3 Wochen in einer Escort-Agentur. Aha, Escort-Agentur klingt immer so ein bisschen schick, ist aber letztendlich eine Edelhure, oder? Genau, ja. So kann man das sagen. Seit 3 Wochen erst? Ja, genau, ich bin ganz neu. Wie kam's dazu? Ja, das war schon so ein längerer Gedanke. Also ich habe da schon länger Bücher drüber gelesen, schon bestimmt vor 1,5 Jahren oder so. Gibt's da Bücher drüber? Da gibt es ganz viele Bücher. Oh. Es gibt von amerikanischen Callgirls, die berichten, es gibt von deutschen, es gibt da wirklich so Erfahrungsberichte auch von welchen, die man online auch finden kann. Ah ja. Also da gibt es echt viel drüber. Ja. Ja, und dann habe ich mich da ein bisschen eingelesen, habe das schon mal vor einem guten Jahr überlegt, aber damals hatte ich ja noch einen Freund und dann dachte ich, das sei nicht so passend. Kannst du für dich erklären, woher das Interesse kommt, sich überhaupt mit solcher Literatur zu beschäftigen? Also ich lese sowieso generell sehr viel und ich weiß nicht, weil ich auch ziemlich aufgeschlossen bin. Ich glaube, daran liegt das so ein bisschen. Na gut, aufgeschlossen sind wir alle. Und, vielleicht auch sexuell aufgeschlossen. Ach so. Also vielleicht die Hoffnung, dass man Hobby und Beruf miteinander verbinden kann. Ja, so ein bisschen. Vielleicht. So, jetzt hast du ein bisschen gelesen und hast dich schlau gemacht. Und wie ging es dann weiter? Genau, und dann habe ich mir ein paar Seiten von Escort-Agenturen online angeguckt. Mhm. Und habe mich dann beworben. Da sind dann online so Castingbögen. Mhm. Ja, und dann hatte ich von der einen Agentur auch direkt an dem Abend noch einen Anruf. Und die haben mir das dann so erklärt, wie das alles so ablaufen würde. Mhm. Und dann habe ich das so überlegt. Und dann haben wir eine Woche später, glaube ich, auch schon Fotos gemacht für die Homepage. Ja, also Nacktfotos. Ja, auch. Also jetzt nicht komplett nackt, also schon dann noch ein bisschen was verdeckt. Aber muss man dann bei dieser Agentur denn erstmal auch vorsprechen, dass die einen angucken? Und man telefoniert mehrmals, man schickt ein paar Fotos. Gut, das kann ja alles fake sein. Genau, aber dann trifft man sich ja auch persönlich. Und wie viele Leute sitzen dann da, mit denen du gesprochen hast? Da waren wir zu dritt insgesamt. Zu dritt. Und wie läuft... Ich hatte auch eine Freundin mit, ja. Du hattest eine Freundin mit? Ja. Wie läuft das ab? Was fragen die? Ja, die fragen, was man so macht, wie man darauf gekommen ist, wie man sich vorstellt, wie das wohl ablaufen wird. Aha. Ob man denkt, dass man damit zurechtkommt, warum man das machen will. Will ich gleich mal einhaken. Warum möchtest du das machen oder machst du das? Also ich möchte ein paar Leute kennenlernen, das ist mit ein Grund. Kann man so auch? Ja, ich habe viel Zeit und das Geld ist natürlich auch ein Anreiz. Ja, wenn man sich ja vorstellt und man muss da Antworten, Fragen beantworten, sind das auch so Fragen in Richtung Allgemeinbildung? Dass nein. Dass die gebildete Frauen haben wollen für bestimmtes Klientel. Ja. Also es ist schon, also die wollten schon jetzt keine Arbeitslosen oder so, also schon Leute, die auch einen Hauptberuf auf jeden Fall haben. Ja. Also niemand, der das profimäßig macht. Ja. Und dann muss man sich da auch nackig machen vor den Leuten? Dann macht man da auch erotische Fotos, ja. Also man muss sich... Mit Unterwäsche? Ja, so alles. Man macht erst welche im schicken Abendkleid, weil man ja auch mal davor essen geht oder so. Dann im Business-Outfit. Macht man Fotos oder muss man sich in dieser Bewerbungssituation ausziehen? Nein, man macht Fotos. Man macht Fotos. Mhm. Also der ist ein Fotograf dann dabei und der macht dann Fotos. Ja. So, jetzt bist du 3 Wochen dabei. Genau. Mit wie vielen Männern warst du schon unterwegs? Mit einem. Mit einem erst? Genau. Und wie war's? Ja, es war sehr ungewohnt. Also ich war total aufgeregt, als ich da hingefahren bin ins Hotel. Achso, das Date war dann im Hotel? Es ist immer im Hotel, nichts anderes. Immer nur im 4- oder 5-Sterne-Hotel, was anderes ist gar nicht erlaubt. Ja, aber Escort heißt doch auch, dass man vielleicht die Herren auch mal zu einem Essen erstmal begleitet. Ja, okay, gut. Also man trifft sich erst im Hotel, dann würde man halt essen gehen oder was auch immer machen und dann, ja, also wie, immer Hotel auf jeden Fall. Wie war es bei dir? Also ihr habt euch getroffen in einem 5-Sterne-Hotel? Ja, in einem 4, genau. In einem 4-Sterne, ja, nur gut. Genau, wir haben uns da getroffen, ich bin aufs Zimmer gekommen. Wie alt war der Mann? Der war 40. 40, ne? Ist er noch im... Ist noch recht jung, ist ja. Er recht, okay, ja, genau. Und erster Eindruck, hat er dir gefallen? Optisch jetzt nicht so, nein. Das muss auch nicht sein, ne? Da darf man gar nicht so kleinlich sein. Ich glaube, da macht man sich dann auch Illusionen, wenn man denkt, dass der einem dann gefallen muss. Wie geht denn das? Dann kommst du 23 Jahre alt, Maria. Ja. Hat noch nie sowas vorher gemacht. Kommt dann in dieses Hotel rein, der Typ macht die Tür auf und du sagst dann, sagst du deinen richtigen Namen? Ja, mein Name, der in der Agentur gelistet ist. Okay, also ein Künstlername sozusagen, ja. So, und dann, wie geht das dann weiter? Ja, dann bin ich da reingegangen, habe ihm auch mitgeteilt, dass ich ziemlich aufgeregt bin. Ja. Und ja, dann kamen wir auch so aufs Gespräch und dann sagte er auch, ist das denn dein erstes Mal, dass du das machst? Und dass ich neu in der Agentur bin, wusste er ja, weil das steht ja auf der Seite auch. Ja. Aber ich habe ihm dann auch gestanden, dass es tatsächlich auch mein allererstes Treffen ist. Ist für ihn vielleicht eine Reizvoll gewesen, oder? Kann sein, ja. Und dann? Ja, dann haben wir erstmal was getrunken. Shampoos? Nee, ich wollte keinen Alkohol trinken. Ich sehr dachte, gut. Dann bin ich noch aufgeregter oder so. Ja. Und dann? Ja, dann haben wir uns aufs Bett gesetzt und dann haben wir uns ausgezogen. Achso, es ging gleich zur Sache. Ja, also er hat mir halt angeboten, einfach noch was trinken gehen wollen an der Bar, aber ich war eh schon so aufgeregt und dann dachte ich mir, nee, das lassen wir lieber. Kommen wir lieber gleich zur Sache? Genau, kommen wir lieber gleich zur Sache. Und dann musstest du dich ausziehen und er nicht? Doch, also wir haben uns beide ausgezogen. Achso, habe ich falsch verstanden. Er hat mir auch geholfen beim Ausziehen. Und dann ging es richtig zur Sache? Ja, wir hatten nicht mal Sex. Ach. Ja. Sondern? Ach. Also sondern? Was habt ihr gemacht? Gefummelt? Also, ja, er ist gefummelt, uns geküsst. Dann hat er sozusagen sich auf meine Bedürfnisse eingelassen, sozusagen. Was waren deine Bedürfnisse? Er hat mich oral. Ach so. Ah, ja. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass das überhaupt vorkommt, dass der Mann das bei der Frau macht, aber... Ja, und ich war auch gerade ganz hellhörig, als du gesagt hast, wir haben uns geküsst. Also man küsst sich in diesem Escort-Service, küsst man sich. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig, ah, ja. Also die Männer, die wollen ja halt diesen Reiz, die wollen halt die Illusion haben, dass man die Freundin wirklich ist. Verstehe. Das nennt sich dann Girlfriend-Erotik und da ist es halt echt wichtig, dass man wirklich sich wie die Freundin auch benimmt. Hast gegebenenfalls du, auch in der Öffentlichkeit oder so. Ja, ja, genau. Man kann auch gemeinsam in die Oper gehen oder irgendwas. Ja. Hast du bei ihm auch oral? Ja, aber nur mit Kondom. Ja. Aber es kam nicht zum Geschlechtsverkehr? Nee. Aber es kam zum Orgasmus bei ihm? Ja, mit der Hand. Bei dir auch? Bei mir auch, ja. Bei dir auch? Ja, erstaunlicherweise. Erstaunlicherweise. Ja. Das heißt, für einen Typ, den du gar nicht attraktiv fandest... Ja, und, man kann ja die Augen zumachen. Ja gut, aber du warst ja auch noch aufgeregt. Und dann zum Orgasmus zu kommen, nicht schlecht. Ja. Bist du eine sehr sexuell aktive Frau? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Ja, ich glaube, das würde man schon so bezeichnen, ja. Sexsüchtig? Nein. Nein. Nein, nein, das geht auch gut mal ein paar Monate ohne oder so. Aber wie lange warst du bei ihm im Hotelzimmer? Knapp 2 Stunden. Und was hast du dafür bekommen? 350 Euro. Ah ja. Davon geht dann noch ein Teil an die Agentur. Aber Wie viel geht an die Agentur? 30% geht immer an die Agentur. Ja, ist dann noch ein ordentlicher Verdienst. Ja, also ja. Für 2 Stunden, das habe ich sonst nicht. Ja, was hast du sonst gemacht früher? Also ich bin ja hauptberuflich sozusagen Studentin. Ach so. Ja. Und was studierst du? Ich studiere auf Lehramt. Und das soll auch weitergeführt werden? Das unbedingt. Also unbedingt. Das ist nur nebenbei. Also das ist natürlich keine Lebensperspektive. Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Lass dich bloß nicht verführen, auch wenn das jetzt gut läuft. Welche Fächer studierst du? Ich studiere Englisch und Geschichte. Englisch und Geschichte, sehr hochseriös. Ja. Die strenge Frau Lehrerin, irgendwann steht da vorne und keiner weiß, was für Schweinereien sie schon gemacht hat. Genau. So wird es irgendwann sein. Ja, wahrscheinlich. Ja. Es sei denn, irgendein Papa von einem Kind war mal ein Kunde bei dir. Das wäre natürlich doof. Das könnte sehr doof sein. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass du solo bist jetzt. Ja. Das geht auch nur, wenn man solo ist. Also ich weiß, eine habe ich kennengelernt, die halt auch Escort macht. Die ist tatsächlich mit ihrem Freund schon ein paar Jahre zusammen. Mhm. Und der weiß es auch, aber die führen halt eine offene Beziehung und bei denen funktioniert es dann dadurch auch. Aber bei dir, du kannst es dir nicht vorstellen, dass du dich... wirklich in jemanden verliebst und nebenher diesen Job machst. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein Mann das mitmacht und auf Dauer den dann immer anlügen, das ist ja auch nicht ganz das so schön. Das geht nicht, nein. Nee. Ja, ich habe das ja auch schon oft gehört, dass Männer das auch mitmachen und die Frauen erzählen das den Männern, dann ist mir auch unbegreiflich letztendlich. Wenn du dich entscheiden solltest, wenn du, nehmen wir mal an, du würdest dich jetzt verlieben, bald groß verlieben und du stündest jetzt am Anfang schon vor der Frage, soll ich weitermachen? Also weitermachen oder Liebe? Wohin ging die Entscheidung? Momentan ging sie zum Weitermachen. Ehrlich? Ja. Weil ich das war nun immer, ich war immer in Beziehungen, von 16 bis heute im Prinzip. Mhm. Also ich war nie länger als einen Monat Single. Mhm. Und ich weiß nicht, also ich bin ja eigentlich auch noch jung, ich kann das ja noch ausnutzen und dann kann ich ja immer schon den richtigen finden danach. Kann man so sehen, ja. Wer weiß es? Das wissen 3 Freundinnen. Ah, also Familie keiner. Eine hört auch gerade zu. Oh, hallo Freundin von Maria. aus der Familie niemand? Nein. Wenn Mama und Papa das erfahren würden, wäre die Hölle los. Dann wäre schrecklich. Und die Freundinnen halten auch dich, die das wissen? Ja, also die eine, die möchte das jetzt auch machen. Mhm. Und die anderen beiden, die finden das okay. Hast du nicht Angst, dass du irgendwann mal vor einem Typ stehst, wo du fast ein Ekelgefühl kriegst und du stehst dann aber in der Verpflichtung, ihn zu bedienen? Also das Gute ist, wir haben keine Verpflichtung. Wenn das wirklich überhaupt nicht passt, dann kann man gehen. Ach so, dann kann man gehen. Ja. Das sollte man natürlich nicht jedes Mal machen. Das ist natürlich rufschädigend irgendwann. Aber wenn es wirklich überhaupt nicht geht, dann kann man gehen. Als du nach den paar Stunden dann aus dem Hotel rausgegangen bist, beschreib mal dein Gefühl, als du dann auf der Straße warst. Ja, dann habe ich erstmal mit meiner Agenturchefin sozusagen telefoniert. Mhm. Man telefoniert immer anschließend, erzählt, wie es gelaufen ist und so und auch, dass alles in Ordnung ist. Ja, und dann habe ich erst so gedacht, oh, war ja doch ganz schön komisch alles, aber dann fühlte ich mich auch eigentlich ziemlich gut. Als ich das Geld so gesehen habe, dachte ich, ach, ja. Also nach dem Motto, ich habe das geschafft und ich habe das ganz gut gemeistert, die ganze Sache. Ja, ja. Genau. Ja, also wenn du das für dich hinbekommst und du da dich nicht verbiegen musst und dein Leben keinen Schaden nimmt und so, kann man das vielleicht eine Weile machen. Vielleicht. Ich weiß, ich kann es nicht beurteilen. Also das müssen die Frauen selbst oder die Menschen selbst beurteilen, die das. Wenn man merkt, dass es nicht mehr geht, dann muss man natürlich aufhören. Ja, ich glaube, die Gefahr ist wirklich, dass man irgendwann auch die Bremse treten muss oder kann. Und dass man dann auch sagt, okay, ich habe zwar viel Geld verdient, aber nun ist auch gut und ich gehe wieder in ein normales Leben rein. Ich glaube, die Gefahr ist, wenn es einem vorher finanziell schlecht geht und man es wirklich nur macht, weil man schon seine Miete nicht mehr bezahlen kann. Ich glaube, dann kann das auch ganz gewaltig schief gehen. Wie ist das denn, wenn du jetzt, was glaubst du, wie oft du Kunden haben wirst in der Woche? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Also so oft kann ich natürlich auch nicht, weil ich auch noch was Normales vorhabe. Also wirst du da keine großen Reichtümer verdienen, sondern es ist so ein gutes Beibrot. Ja, also wenn ich da ein paar hundert Euro oder auch vielleicht 1.000 oder so mal nebenbei habe, dann ist das ja schon ganz nett, weil ich habe ja noch einen normalen Nebenjob, wo ich dann auch noch voll verdiene sozusagen. Ach, das machst du auch noch? Ja. Was ist das? Das ist im Gesundheitswesen. Ach so, eine fleißige Frau. Ja, genau. Maria, das war sehr nett, mit dir geplaudert zu haben. Ja, fand ich auch. Schön, dass du angerufen hast. Darf ich noch ein Autogramm haben? Ja, sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay. Pass so auf dich auf, dass du auf jeden Fall den Zeitpunkt siehst, wenn du denkst, jetzt ist gut. Dann musst du gehen. Ja, das mache ich. Und wenn die Liebe über den Weg läuft, ist die Liebe wichtiger als der Job. Ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Gar keine Frage. Maria, alles Liebe, alles Gute. Okay, du legst danke, auf, wir rufen gleich nochmal an. Tschüss. Ja, danke, tschüss. So, liebe Leute, falls ihr gerade mal so rumgezappt seid, wir sind wieder da nach unserer kleinen Osterpause und ich freue mich, dass ihr auch da seid und heute Abend ist wieder eine freie und offene große Themenrunde hier bei uns. Das bedeutet, dass ihr euch bei mir melden könnt zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal was es auch sein mag, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und schon bin ich verbunden mit Cordula und Sascha. Hallo. Hallo. Cordula, du bist, wie alt bist du, 19? Ich bin 19, genau. Und der Sascha, ist das dein Freund? Ja, der ist 23. Der ist 23. Können wir zu dritt gleichzeitig reden oder musst du den Hörer rüberreichen? Ich könnte Lautsprecher anmachen. Wir versuchen das mal, ob die Qualität gut ist. Okay, Mach den Lautsprecher mal an. Ich hab ihn an. Ist er jetzt an, ja? Ja. Hallo Sascha. Guten Abend, Domian. Ja, das geht. Ich kann euch gut verstehen. Können wir anfangen. Deswegen habt ihr angerufen. Also ich rufe an, weil ich letztes Jahr ein Baby bekommen habe und zwar in der 23. Woche. In der 23. Woche? Genau, das ist noch zu früh. Das ist viel zu früh. Ich bin nun kein Fachmann in Sachen Schwangerschaft. Welcher Monat ist das? Im 5. Monat. Oh, das ist sehr früh, ne? Ja, das ist sehr früh. Ist das euer gemeinsames Kind? Genau. Ja. Er hatte damals 670 Gramm, war 31 Zentimeter groß und die Ärzte haben schon gesagt, er hat eine Überlebensprozent von 6% halt. Ach du lieber Gott. Ja, und die sind eigentlich auch davon ausgegangen, dass er stirbt. dass er das gar nicht überlebt. Er ist nicht gestorben. Er hat es überlebt. Er hat es überlebt. Ja, bei der Geburt ist es. Bei der Geburt ist es heute mal besser, mal schlechter. Ich habe ihn hier am Überwachungsmonitor dran, wo ich seinen Herzschlag überwache, seine Atmung, seine Sauerstoffsättigung. Ach, das ist immer noch nötig. Genau, das muss ein Jahr dranbleiben. Ja. Und bei der Geburt war es halt so gewesen, dass er nicht geatmet hat. Also das Einzige, was funktioniert hat, war das Herz. Mhm. Und da mussten die Ärzte schon 4 Stunden drum kämpfen. Heißt das, dass der Kleine, also es ist ja ein Junge, dass der Kleine eine Behinderung davon tragen wird? Das kann man erst in den ersten 2 Lebensjahren feststellen. Er ist jetzt diesen Monat 1 Jahr alt geworden. Mhm. Und bis jetzt sieht es eigentlich gut aus. Aber es ist natürlich eine enorme Belastung für euch. Wohnt ihr beiden? Ja, ihr wohnt auch zusammen. Ja, wir wohnen zusammen. Ja. Was ist jetzt der genaue Grund, Cordula, weswegen ihr angerufen habt? Der genaue Grund ist auch meine Mutter, weil als ich damals eingeliefert worden bin im Krankenhaus, hatte ich 1 Woche lang Wehen, wo ich lag. Ich hatte 2 OPs und meine Mutter hat es nicht für nötig gehalten, mich mal zu besuchen. Also ich musste sie schon anbetteln und weinen, bis sie mich dann mal im Krankenhaus besucht hat. Man hat immer gehört, du hast doch deinen Freund, also den Sascha. Ja. Also. Und sie geht dann schön feiern, obwohl ich gesagt habe, ich verliere den Kleinen wahrscheinlich. Also es geht in unserem Gespräch um dein Verhältnis zu deiner Mutter. Auch, ja. Und um was noch? Um den Vater von Sascha, also mein Freund. Oh. Also um und Sascha. Darum, genau, und darum, dass ich sehr viele Fehler gemacht habe in der Schwangerschaft. Also ich hätte mehr auf Ärzte hören sollen und nicht auf Familie. Welche Fehler hast du denn gemacht? Ich habe geraucht. Hm. Ich habe keine Bettruhe gehalten, als er mir sagte, ich habe eine Risikoschwangerschaft. Wenn sie so weitermachen, verlieren sie den Kleinen. Ich habe bei meiner Familie geputzt? Am Wochenende. Geputzt, genau. Also dich angestrengt? Genau, schwer gehoben, viel gelaufen, Treppen hoch und runter. Warum hast du das alles gemacht, wenn man dich schon gewarnt hatte? Ich weiß es nicht. Weil man mir eigentlich sagte, das geht, das machen alle so und du kannst das auch. Gut, aber man muss kein Fachmann sein. Jeder weiß, dass eine Schwangere auf jeden Fall nicht rauchen sollte. Mit dem Putzen wäre ich mir auch nicht so sicher, wüsste ich auch nicht, ob man das kann oder nicht kann. Aber rauchen weiß jeder, dass man das nicht sollte. Aber du hast es getan. Ich weiß. Sascha, was sagst du denn dazu? Ja, ich habe immer wieder zu ihr gesagt, sie soll es sein lassen. War auch bei jedem Arztbesuch bei gewesen. Das heißt, du hast schon gewarnt und du hattest Sorgen. Richtig, ich habe auch immer wieder gesagt, sie soll liegen bleiben, sie soll im Bett bleiben, ich wollte machen und tun. Ist der Kleine ein Wunschkind? Ja. Ja. Stimmt das, Cordula? Ja, das stimmt. Ja. Wie lange seid ihr zusammen schon? Jetzt knapp 2 Jahre. Ja. Und habt euch dann relativ früh dann für ein Kind entschieden? Richtig, aber wir kannten uns schon länger, auch vorher schon. Bist du denn, Sascha, dann auf Cordula sehr sauer und richtig zornig gewesen, als dann das passierte, dass der Kleine, dass das Leben an seinen Faden hing? Ja, war ich. Weil du glaubst, dass sie schuld ist? Richtig, ich habe auch immer gesagt gehabt, von vornherein, sollte der Kleine sterben, sollte sie den Kleinen verlieren, bin ich weg. Weil ich ihr das niemals verzeihen hätte können. Nun hast du mit angesehen oder siehst es täglich mit an, wie schwer es der Kleine hat. Richtig. Wie ist denn eure Beziehung jetzt durch diesen Vorfall? Die hat schon, sagen wir mal so, die hat uns zwar auch aneinander gespeist, aber hat auch viel gelitten. Wir streiten uns öfter. Hast du immer noch Zorn auf sie? Manchmal. Manchmal bin so mir die ganzen Bilder durch den Kopf wieder gehen, manchmal schon. Also es gab sehr viele Situationen, in denen du gewarnt hast, wo du gesagt hast, mach das nicht, mach dieses nicht, und sie hat es trotzdem getan. Richtig, weil ich war ja auch letztes Jahr, wurde ich auch noch zur Marine eingezogen, um einen Wehrdienst abzuleisten. Mhm. und habe dann ja, wie soll man sagen, wie ein Tiger, wie ein Bär gekämpft, nach Hause zu kommen, um für sie da zu sein, dass sie das Kind nicht verliert. Mhm. Und da habe ich mir dann auch mal gesagt, die Marine, das war für mich am Anfang nochmal eine Option gewesen, da ich damals meine Ausbildungsstelle auch verloren hatte, wo ich mir sagte, na gut, da kannst du dann aber fürs Kind und für die Frau sorgen. Mhm. Nur wo ich dann halt auch vom Arzt mitbekommen hatte, bevor ich einberufe, er gesagt, bevor ich gehen musste, dass er sagte, dass sie sich schonen soll. Ich wusste, dass das es nicht macht und ohne mich mehr oder weniger aufgeschmissen ist. Ja, konnte ich da nicht bleiben. Mhm. Weil das hat mich innerlich aufgefressen, 900 Kilometer entfernt weg zu sein. Verstehe. Verstehe. Cordula, hast du bis zum Schluss, bevor der Kleine dann zur Welt gekommen ist, geraucht? Ja. Jetzt erklär mir doch bitte, versuch es mir doch bitte, lass uns nochmal einen Anlauf machen. Versuch es mir bitte zu erklären. Mit dem Thema Rauchen? Ja, mit allem. Auch mit dem Thema Rauchen. Warum bist du so leichtfertig mit dir und deinem Körper und dem Kleinen umgegangen? Im Prinzip, weil meine Familie mir gesagt hat, du kannst das. Eigentlich aber, nur deswegen. Wenn die Familie sagt, du kannst aus dem Fenster springen, springst du doch nicht aus dem Fenster. Nee. Aber es hat ein Arzt doch, die Ärzte haben es doch zu dir gesagt. Ich weiß. Und das hat auch nichts genutzt. Ich sag mal so, ich habe mich schon teilweise an die Anweisungen gehalten. Also manchmal, sagen wir mal so. Was war denn das Schlimmste, was du meinst, was du getan hast während der Schwangerschaft? Das Rauchen. Das Rauchen. Wie viel hast du geraucht am Tag? 10 ungefähr. Hm. Alkohol auch getrunken? Nee, das Alkohol gar nicht. Hm. Hm. Aber du wolltest auf jeden Fall das Kind haben. Ich frage es nochmal. Ja. Ja? Ja, ich wollte das haben. Man könnte auch denken, sie hat es darauf angelegt. Im Prinzip wollte sie das Kind gar nicht. Nee, also so ist das nicht. Also wir haben uns schon beide das Kind gewünscht. Und hast dich auch richtig drauf gefreut? Wo wir es erfahren haben, ja. Ja. Ich stehe vor einem Rätsel, Cordula. Auch wenn deine Familie sagt, hat die Familie denn zu dir gesagt, du kannst rauchen? Das macht nichts, hat die das gesagt? Im Prinzip schon. Meine Familie, ich kann es nicht beschreiben, ich war damals so gewesen, wenn sie sagten, komm mal, mach mal, ich hab's gemacht. Ich weiß es nicht warum. Und jetzt stehe ich hier im Prinzip ohne Familie. Es meldet sich keiner, es interessiert sich auch im Prinzip keiner für den Kleinen. Es hat mich nie jemand besucht, als ich im Krankenhaus lag. Das heißt, du hast dich so nach der Familie gerichtet und letztendlich alles getan, was die wollten. Und jetzt haben die dich vollkommen alleine gelassen. Ja. Und selbst deine Mutter hat dich nicht mal im Krankenhaus besucht? Nach Quengeln und Jammern einmal. Einmal. Wie war denn das Verhältnis früher zu deiner Mutter oder der Familie? Früher war es eigentlich, wie soll man sagen, wie das war ja Eierkuchen. Es wurde immer ein auf fröhlich gemacht, obwohl es überhaupt nicht der Fall war. Ich vermute auch, dass da ganz viel Lüge im Spiel ist. Denn das kann sich ja nicht von heute auf morgen so, das kann ja nicht so kippen. Warum ist es denn jetzt eigentlich gekippt? Ich bin selbstbewusster geworden. Ich habe damals in Duisburg gelebt, bin dann zum Sascha gezogen nach Gelsenkirchen. Mhm. Ach so, weil du dich der Familie entzogen hast jetzt. Dadurch ist es gekippt. Mhm. Ja. Weil du jetzt nicht mehr das machst, was sie wollen. Genau. Bereust du das denn heute, was du alles getan hast? Ja. Hm. Ich bereue es. Hilft dir das weiter, Sascha, wenn sie das jetzt so... Sie sagt es ja sehr glaubwürdig. Ja, es hilft weiter. Ich sag mal, da sind ja auch Zeichen von Reue sind immer wieder da. Hm. Nur ich sag mal so... Was war da letztes Jahr, was ich da auch mitmachen musste, letztes Jahr alles? Ja, vielleicht vergessen, verzeihen, geht nicht. Mhm. Ein übler oder ein sehr schlimmer Nachgeschmack bleibt. Richtig, weil ich sag mal, wir sind über fünf Monate tagtäglich ins Krankenhaus gelaufen. Mhm. Mhm. Ich habe sie auch, wo sie die Woche, bevor der Kleine zur Welt kam, wo sie bettliegerisch im Krankenhaus lag, nicht aufstehen durfte. Ich habe sie gewaschen, habe ihr Essen ans Bett gebracht, tagtäglich, war von morgens bis abends durchgehend da. Ich habe, wo sie eingeliefert wurde, die Nacht im Kreissaal verbracht, in einem Rollstuhl neben ihr. Dann, wo der Kleine zur Welt kam, habe ich auch die Nacht im Kreissaal neben ihr verbracht, um sie nicht alleine zu lassen. Also du hast eine ganze Menge gemacht, ich merke schon. Und jetzt ist die große Angst, dass der Kleine vielleicht nicht gesund ist. Das, ne, das kann ja noch sein, dass das rauskommt. Die Angst ist groß, die aber Angst. Ich sage mir, ich bin persönlich froh, dass er lebt. Natürlich, natürlich. Keine Frage. Ich meine, die Angst, die ist da, analogisch. Die Angst ist riesengroß sogar. Aber es ist jetzt nicht so zerrissen zwischen euch, dass du schon überlegt hast, dich zu trennen von Cordula? Am Anfang ja, mittlerweile nicht mehr so. Wisst ihr, was ich für euch gut fände? Da ist ja nun viel passiert und viel Merkwürdiges passiert. Aber ihr seid zwei junge Leute, die ein Kind haben, hohe Verantwortung tragen, weil das Kind noch krank ist. Ich fände das sehr gut, wenn ihr beide zu einer Paar-Ehe oder einer Paarberatung gehen würdet. Damit in aller Ruhe das mit einem Fachmann mal geklärt wird, dass ihr wieder zueinander findet. Schlecht erst nicht. Ja, weil das kann man natürlich in so einem kurzen Gespräch, was wir hier führen, kann man das nicht klären. Ich glaube, da muss man sehr in die Tiefe gehen. Und schön wäre es ja, wenn ihr wieder eine Ebene finden würdet, damit ihr zusammenleben könnt und auch dem Kleinen dann ein gutes Zuhause bieten könntet. Wärst du denn dazu bereit, Sascha? Wenn es um meine kleine Familie jetzt, um meine eigene Familie geht, bin ich zu allem bereit. Und du auch, Cordula? Ja. Ja. Pass mal auf, dann werden wir euch erstmal versorgen mit einer Information oder einigen Informationen, wo ihr beiden in eurer Umgebung hingehen könntet. Ich würde es euch wirklich raten, ihr habt nichts zu verlieren. Das kann man immer versuchen und meistens oder oft hat das einen guten Erfolg. Damit auch die üblen Erinnerungen vielleicht ein bisschen zur Seite geschoben werden und ihr klarer seht. Ja? Okay. Sascha Cordula, ich wünsche euch viel Glück und ich wünsche von Herzen, dass der Kleine ganz fit wird irgendwann und dass dieses Ganze alles vergessen sein wird und er ein ganz quietschfideler Junge wird. Sehr gerne. Ihr legt bitte auf und mein Psychologe, der Henning, heute Nacht, der ruft euch jetzt gleich an. Ja? Okay, danke schön. Alles Gute wünsche ich euch. Tschüss, danke. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und hier ist Marc und er ist 44. Guten Morgen, Marc. Guten Morgen. Erstmal möchte ich den beiden, die gerade vor da waren, erstmal alles Gute wünschen und dass das Kind auch wirklich gesund bleibt und so. Und alles wird, Gute. Ja. Ja. Sehr nett. Ja, das möchte ich erstmal wünschen, also dass er wirklich auch, dass alles gut wird. Ja, hoffen wir es. Toi, toi, toi. Ja. Lieber Marc, um was geht's bei dir? Ja, um was geht's bei mir? Also ich bin 44, komme aus Bielefeld und gehöre optisch gesehen zu der Gruppe der Kleinwüchsigen. Der Kleinwüchsigen? Ja, richtig. Wie groß bist du denn? Ich bin zwar 1,56, bin aber, wie gesagt, bin 1,56, aber gehört man nur bis zu 1,50 Kleinwüchsig, aber so halt von meinem optischen her und von meinem Krankheitsbild gehöre ich schon dazu. Also von den Proportionen würde man sagen, ist es Kleinwüchsigkeit. Richtig. Ist es das, was man früher Lilliputaner nannte? Ja, schon, richtig. Lilliputaner oder Zwerg oder sonstiges. Aber das sind ja alle Schimpfwörter, die man heutzutage ja gar nicht mehr nennen darf, weil das ist ja auch wirklich schon Beleidigung und kann auch sehr teuer bestraft werden. Ist das so? Lilliputaner ist eine Beschimpfung? Wusste ich nicht. Also kann sehr teuer bestraft werden. Also Gerichte und sowas sind da auch schon wirklich dann auch zu, also dass das also wirklich nicht erlaubt ist. Verstehe. Ja. Das heißt natürlich, dass du ein ganz anderes Leben geführt hast als andere Menschen, die großwüchsig oder normalwüchsig sind. Richtig. Ich habe eigentlich immer hinterhergehängt, ob jetzt im Kindergarten, ob Schule, ob in der Pubertät, ob als langsam heranwachsender Erwachsener sozusagen. Ja. Schlimme Sachen wahrscheinlich erlebt in der Kindheit, oder? Richtig. Was war das Schlimmste? Ja, dass man halt viel gehänselt wurde halt im Kindergarten halt schon oder nachher in den Schulen. Wenn man halt irgendwo in der Schule war, wurde man halt von den Mitschülern halt gehänselt halt mit. Was haben die gesagt? Ja, Zwerg, halt Lilliputaner oder halt sämtliche Sachen halt, ne? Oder Krüppel, sämtliche Sachen, was halt heutzutage so. Sah man das schon, als du Kindergartenkind warst, konnte man dir das schon ansehen? Ja. Also das konnte man schon sehen. Hattest du überhaupt in deiner Kindheit oder Jugend Freunde? So, eigentlich hatte ich schon Freunde, also so ein paar, jetzt nicht, wer weiß, wie viele, so, aber Freunde hatte ich schon. Mhm. Aber die konnte man halt an den Fingern abzählen. Mhm. Du hast mich auch angerufen wegen der Kleinwüchsigkeit. Richtig. Um darüber mal ein bisschen zu reden. So. Richtig, ja, mhm. Halt auch an das Hauptthema ist halt um Partnerschaft halt, ne? Mhm. In der heutigen Zeit. Ja. Ich habe halt einen großen Bekanntenkreis, treibe mich halt auch in Internet rum, mhm. In vielen verschiedenen Communities, um einfach auch eine Frau kennenzulernen. Viele finden mich halt auch sympathisch, wenn sie da mit mir telefonieren oder auch hast du eine tolle Stimme? Ja. Ja, definitiv. Ja, sagt jeder, ja. Weil ich habe halt einfach ganz normal geradeaus, auch mhm. jetzt vielleicht ein bisschen vielleicht unsicher oder sowas, aber sonst eigentlich auch geradeaus. Ich sag das, was ich denke auch. Hattest du denn schon mal eine Partnerin? Ich habe schon, klar, schon ein paar Freundinnen gehabt, auch die Lenze-Beziehung, die war 5 Jahre. Ah ja. Waren das Frauen, die großwüchsig waren oder auch kleinwüchsig? Ich hatte eine kleinwüchsige Freundin, aber ich hatte sonst normal gewachsene Frauen, ja. Ist das für dich eigentlich egal oder bevorzugst du dann doch lieber die Großwüchsigen? Mir ist es, was heißt egal eigentlich, mir kommt es mehr nicht auf charaktermäßig an und auch wirklich auch, dass man zueinander mhm. steht, auch miteinander gemeinsam durch das Leben geht mhm. und auch wirklich, ich denke, dann kommt es nicht auf groß, ob klein, ob dick oder dünn oder ob schwarz oder weiß. Ich denke, für mich sind einfach andere Charaktere halt wichtig, ne? Ja, wenn man das wirklich so empfindet, finde ich das toll. Ja. Aber manchmal tickt ja so die Erotik eben nicht rational, ne? Da findet man Sachen scharf, an die man vielleicht gar nicht nie rankommt. Ich denke mal, es ist jetzt vielleicht irgendwie so ein typischer Männerspruch, aber nackt und die liegen sind sie alle gleich. Normal, ne? Also nackt und liegen sind sie doch eigentlich wirklich alle gleich und da sollte man eigentlich auch keine Abstriche mal machen. Also das denke ich mal, also wenn man jetzt danach gehen würde. Aber mir geht es auch nicht um Sex oder irgendjemand Frau jetzt nur jetzt fürs Bett zu finden oder was. Also für mich geht es wirklich auch eine Partnerschaft. Also du bist im Moment richtig auf Partnerinnensuche, kann man sagen. Und wie lange jetzt schon? Also gute 2 Jahre jetzt. Ja. Ja. Viele negative Erlebnisse schon gehabt in den letzten 2 Jahren? Sehr viele halt, ne? Dass dann halt Frauen also sagen, ja, sie möchten schon gerne Beziehung oder was auch so, ne? Aber halt mit mir halt nicht. Ich bin halt ein netter Kerl und mit mir kann man toll reden. Und irgendwo, aber sie möchten doch nach oben schauen. Ja, klar. Das wollen die meisten Frauen. Ja. Oder viel. Ja, die meisten, ich glaube, das kann man so sagen. Das wollen die meisten. Ich sage mir immer, die Größe eines jeden misst man nicht in Zentimeter, ne? Ja, natürlich. Gehst du denn, wenn du dich im Internet rumtreibst, ganz offen damit um? Ja, Leute, ich bin kleinwüchsig. Ich schreibe das ganz normal. Ja. Halt, ne? Ich schreibe ganz normal, dass ich halt, wer ich bin, wie ich aussehe und mache ganz einfach auch die Größten an. Also ich schummel da auch irgendwo, ne? Also ich gebe das Ganze auch normal. Gab es mal eine für dich wirklich schlimme, beleidigende Aussage einer Frau dir gegenüber? Ja, was war das Schlimmste jetzt bis jetzt? Jetzt fehlt mir gerade nicht, aber es waren schon einige doofe Sprüche halt, ne? Also auch von erwachsenen Frauen. Ja klar, auch, ne? Und die sagen also in meinem Garten zum Beispiel stehen genug Gartenzwerge, da brauche ich jetzt dich nicht noch dazu oder sowas. Das hat eine erwachsene Frau schon gesagt. Ja, also welche Sprüche habe ich auch schon von gehört, ne? Das ist bescheuert. Ja. Das ist schon so bescheuert, dass man davon nicht verletzt sein darf. Nee, ich bin da sowieso nicht irgendwo verletzt. Also im Endeffekt zwar, weil man sich ja vorher dann erkennenlernt und dann irgendwo auch so eine Hoffnung schwebt und sowas, dann ist man natürlich dann, ne? Aber wenn dann nachher sowas kommt, dann, ne? Auch so, oder ich bin zum Beispiel irgendwann mal nach Frankfurt-Oder gefahren, um eine Frau kennenzulernen. Also wie gesagt, wir haben jahrelang, also wochenlang also geschattet und getelefoniert und allem drum und dran. Dann bin ich nach Frankfurt-Oder gefahren, zig hundert Euro ausgegeben für Zugfahrt, ne? Dann war ich für 5 Minuten da, die sagte dann, ne, du bist nicht mein Typ. Obwohl die deine Bilder gesehen hat? Die hat vorher alles gesehen. Alles gesehen. War komplett ehrlich, die hat telefoniert mit mir. Dann war die zu feige, am Telefon das zu sagen. Ja. So kann ich es mir nur erklären. Ja. Was machst du eigentlich vom Beruf? Also ich mache zurzeit gar nichts. Und was hast du früher gemacht? Ja, ich habe gejobbt halt, ne, in verschiedenen Sachen halt. Ja. Hab nichts gelernt, aber so halt. Wie ist denn das, wenn du dich dazu entschließen, ich gehe davon aus, ich frage dich erstmal, hast du Kinder? Nein. Wenn du dich entscheiden würdest, Kinder haben zu wollen, ist das ein Problem, dass man das vielleicht überträgt? Ist das vererbbar oder ist das völlig egal? Es kann, wie bei jeder Krankheit, die ein Mensch mit sich bringt, also es kann passieren halt, dass ein Kind klein bleibt, Aber es kann auch wieder passieren, also dass es normal wächst und dann halt nach Generationen weiter, ach so, irgendwie so ach nach so. 3, 4, 5 Generationen zum Beispiel, dass es dann irgendwann mal wieder vorkommt. Marc, ich muss dich jetzt mal was ganz Indiskretes fragen, liegt mir irgendwie so auf der Zunge. Wenn man mit oder über kleinwüchsige Menschen spricht, auch kleinwüchsige Männer, bedeutet das, dass das Geschlechtsteil auch besonders klein ist oder ist das völlig normal? Das fragen sich viele Leute immer, ja, ne? Also das da zum Beispiel ist immer ganz interessant, also ich bin auch Saunagänger und so und gehe auf FKK-Strand und so, also da habe ich aber überhaupt keine Probleme. Und die Leute gucken mir erst ins Gesicht und dann geht der Blick nach unten. Und dann ist der nächste Blick, gucken sich bei sich und allen nochmal. Also bei mir ist also alles normal gewachsen, also ich würde sagen, also er ist schon nicht klein, also das ist also alles im Normmaß. Ja, also das ist schon, also ist schon gut bestückt, ja, würde ich mal sagen. Ein Bruch gehoben habe ich mir zwar noch nicht, aber ist schon alles okay. Ja, aber das finde ich auch dann sehr offensiv von dir, so generell, was deinen Körper anbelangt, wenn du sagst, ich mache FKK und Sauna habe ich gar keine Probleme mit. Ja, ich bin halt allgemein ein sehr offener Mensch, also ich gehe wirklich auch auf die Leute zu. Mache auch, wie gesagt, Selbstironie, ich mache selber Witze, zum Beispiel ein kurzer Witz, warum lachen Kleinwüchsige, wenn sie nackt über die Wiese laufen? Na, du wirst es uns sagen? Ja, weil das Gras immer an den Hoden kitzelt. Ja, das finde ich immer sehr sympathisch, wenn Leute irgendwie ein Handicap haben und darüber Witze machen. Ja. Und wenn man sich gut versteht, kann man dann selbst auch Witze machen, dann ist das alles in Ordnung. Richtig. Wie gesagt, ich habe sonst also auch kein Problem, irgendwie Menschen halt kennengelernt zu lernen. Aber das Problem halt einfach nur, dass die Frauen halt... Du bist ein netter Typ, das muss ja irgendwie klappen mit den Frauen. Das ist halt, dass die einfach sagen... Daran scheitert es halt immer. Ne? Aber weißt du, Marc, ich finde ja, das habe ich ja auch schon einige Mal hier gesagt, ich finde ja generell, dass es sehr schwierig ist, einen adäquaten Partner zu finden. In der heutigen Zeit sowieso, durch Medien wird immer schwieriger. Es wird immer, ja, und das ist irre schwer. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es auch. Ja. So, das ist grundsätzlich schon sehr schwer, eine Liebe zu finden. Das ist eigentlich schon wie ein Sechser im Lotto, oder fast so. Ja. So, und dann, wenn man dann auch noch gehandicapt ist in gewisser Weise, ist es natürlich noch eine Nummer schwerer. Das ist ganz klar. Aber ich bin kinderlieb zum Beispiel auch, ne? Also Kinder mögen mich total. Die ersten Eindrücke zum Beispiel, Kinder sagen mir, oh, ist der klein oder was, aber nachher wollen sie gar nicht mehr weg, weil ich halt auch Scherze mache. Ja, ich kann Stimmen verstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel plötzlich dann, ja, hallo, hier ist der kleine Nils, ich kann zum Beispiel den kleinen Nils auch gut machen, ne? Super, ja, genau. Ja, sowas zum Beispiel, so, ne? Oder Fenster putzen. Sowas alles, ne? Also wie gesagt, ich bin schon sehr humorvoll auch, aber wie gesagt, das ist daran scheitert halt. Was kann man da sagen? Da kann man nur sagen, und wenn man 100.000 Niederlagen hat, bei der 100.001. Versuch klappt es dann vielleicht. Man muss am Ball bleiben. Ja, normal schon, ja. Es gibt ja gar keine andere Alternative. Die Alternative ist, man resigniert und zieht sich zurück in seine vier Wände, aber dafür bist du zu jung und zu nett, also das geht nicht. Ja. Also, ja, wie gesagt, vielleicht hört er jetzt irgendwo ein und sagt, wow, und sagt, den möchte ich jetzt unbedingt kennenlernen. Dann sage ich einfach, Leute, kommen nach Bielefeld, schaut auf den Boden, da laufe ich rum. Ja. Und okay, so können wir mal verbleiben. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du bald eine tolle Frau findest. Ja. Und ich wünsche dir eine große Liebe von Herzen. Ja, danke schön. Alles Gute, Marc. Ja, auch so. Dankeschön, dann, tschüss. Tschüss. Und hier ist Helga. Helga ist 54. Guten Morgen, Helga. Guten Morgen, Domian. Hallo Helga, um was geht's bei dir? Erstmal möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass du aus dem Urlaub zurück bist und ich hoffe, dass du dich gut erholt hast. Alles wunderbar, danke schön. Schaut jedenfalls gut aus. Dankeschön, vielen Dank. Bitte. Domian, es ist etwas Furchtbares in meinem Leben passiert. Mhm. Mein Mann ist vor Ostern verstorben, plötzlich. Ganz plötzlich, ohne eine ernsthafte Erkrankung? Nein, er hatte eine ernsthafte Erkrankung, er war mein zweiter Ehemann. Ja. Ich war in erster Ehe 25 Jahre verheiratet. Mhm. Habe ihn dann kennengelernt als nüchternen Alkoholiker, was die Statu aber nicht wusste. Mhm. Er hat es mir praktisch verheimlicht. Und als wir verheiratet waren, nach 3 Wochen hat er mir gesagt, dass er Alkoholiker ist, im trockenen Zustand und Leberzirrhose im Endstadium hat. Ach du Jurgit. Für mich ist erstmal die Welt zusammengebrochen. Wie lange wart ihr denn verheiratet überhaupt? Wir wären jetzt 10 Jahre verheiratet gewesen. Das heißt, er hat sich 10 Jahre noch mit der schweren Erkrankung herumgeplagt? Ja, wir zwei. Aber wenn er damals schon zu dir gesagt hat, ich habe es im Endstadium. Ja. Und dann hat es 10 Jahre doch noch gedauert. Ja. Das hat auch, ich weiß gar nicht warum. Irgendwas hat er mir das gesagt und habe ich gesagt, entweder lasse ich die Ehe annullieren oder du gehst sofort und suchst dir Hilfe. So, wir haben dann alles durchtelefoniert und geguckt und wir haben dann bei der ITS hier in Berlin eine Suchtberatungsstelle gefunden und da ist er eben untergekommen. Da war aber, er aber ich habe es gerade so verstanden, dass er trocken war, als ihr geheiratet habt. Ja, er bleibt aber aber nachher, als wir verheiratet waren, ja, da hat er mir gebeichtet, dass er eben schon Leberzirrhose im Endstadium hat. Ja, das habe ich verstanden. Dass er in seiner ersten Ehe getrunken hat. Ja, jeden Tag 3 große Flaschen. Ja, aber da war er doch schon von der Flasche weg, als ihr geheiratet hattet. Nee, er hat heimlich getrunken, das wusste ich nicht. Ach so, das auch noch. Er hat heimlich so eine kleine Taschenflaschen. Ach du je. Und das habe ich nicht heißt, gewusst. Das heißt, du hast 10 harte Jahre hinter dir? Ja, das war schlimm. Wie viele Jahre hat es denn gedauert, bis er dann endgültig weg war von der Flasche? Er hat es nicht mehr geschafft. Nicht mehr geschafft? Also 2 Jahre, also vor 2 Jahren hat er aufgehört mit Trinken. Hm. Und wir haben ihn angemeldet im Herzzentrum, im Zentrum für Real, also für, wer sollte eine neue Leber kriegen? Hm. Entschuldigung, ich bin so noch so oft fertig. Ja. Er sollte eine neue Leber kriegen. Er wurde eines Nachts auch abgeholt, um 2 und wurde auch schon vorbereitet. Und es wurde eine Leber eingeflogen von Rostock und die wurde pathologisch nochmal untersucht. Und da hat man ihm festgestellt, dass die Leber halt doch ein bisschen zu fett wäre. Mhm. Also hat ihn wieder nach Hause geschickt. Mhm. Und das war für ihn ein ganz großer Knackpunkt, wo er dann auch, ja... Wann war das genau, dieser Operationsfastversuch, wann war das? Der war im Januar. Im Januar. Ende Januar, und ja. Er ist jetzt vor Ostern, sagst du, verstorben. Ja. An Leberversagen? Ja, er hatte Lunge war angegriffen. Mhm. Leberzirrhose entstanden. Also an Gesamtversagen. Hat er, das ging dann aber sehr schnell, sagst du. Ja, mir wurde eine Woche vorher die Brust amputiert. Und da hatten wir noch mit zu tun. Und wir hatten uns gestritten. Ich war im Krankenhaus. Und ich habe gemerkt, er hat seine ganzen Tabletten nicht genommen, weil er dann ja auch die Giftstoffe im Gehirn, sprach dann auch immer so ein bisschen komisch. Mhm. So, und da haben wir uns einen Abend vorher noch gestritten. Ich sage, du hast deine Tabletten nicht genommen. Doch, sagt er, egal, hast du genommen. Ich sage, kann nicht sein. Gut, sagt er, wenn du Streit haben willst, das ist dann so der Ausraster, die Leute dann haben. Mhm. Ne? Und dann hat er sich in eine Wohnstube hingelegt und ich hatte die Nacht keine Ruhe und bin dann rübergegangen, habe ihn noch gestreichelt. Und da war er auch noch warm, war ja auch der Meinung, er lebte noch. Hm. Habe ihn dann auch noch gestreichelt und so bin wieder in die Schlafstube rüber. Ja. Und bin dann nach 1,5 Stunden wieder rüber. Ich konnte irgendwie nicht schlafen. Ja. Und habe ihn gestreichelt und wieder. Und dann war auf einmal kalt. Hm. Da habe ich ihn noch ganz unter eingewickelt in eine Decke. Da war dir immer noch nicht klar, dass er verstorben ist. Na, da habe ich das große Licht erstmal angemacht. Hm. Weil ich am Ohr rannte irgendwie was raus. Und da habe ich gemerkt, dass er tot war. Wie hast du es da, hat er die Augen aufgehabt? Oder? Nein, er hat die Augen zugehabt. Er ist also praktisch eingeschlafen. Mhm. Und das lief. Und ja, ich weiß nicht, ich habe erstmal geschrien vor Schock. Ja, es lief aus den Ohren etwas raus. Ja. Eine Flüssigkeit. Mhm. Eine gelbe Flüssigkeit. Mhm. Und ich habe das auch angefasst im Halbdunkel, weil ich nicht wusste, war das nur irgendwas vom Kissen oder was. Dann hast du sicher den Krankenwagen angerufen? Das hat mein Schwiegersohn gemacht. Mhm. Habe ich gleich angerufen, der wohnt bei mir gegenüber. Aber die haben gleich den Tod festgestellt? Die Ärztin, die kam rein und hat von Weitem gedacht, ja, der ist hin. Also der so ist unfreundlich. Die hat gesagt, der ist hin? Ja, ganz wortwörtlich. Ich habe ganz, nicht ein bisschen, weiß ich nicht, so ganz kalt, der ist hin. Hm. Ja, und dann hat man das wieder so in den Schlafstuhl gebracht und ich wollte immer wieder rüber mich von ihm verabschieden, weil wir uns ja im Streit praktisch auseinandergegangen sind. Wie lange war er denn dann noch bei dir in der Wohnung? 2 Stunden. 2 Stunden. Und dann kam ein Bestatter und hat ihn abgeholt. Ja, genau. Ich habe gesagt, die haben mir das Decke zugedeckt. Ich habe doch nochmal seine Hände angefasst, also über die Decke, ihn nochmal über den Kopf gestreichelt. Du hast ja sehr schwere Jahre mit ihm durchgemacht. Das kann man so sagen. Ne? Aber auch sehr, sehr schöne. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Trotz allem höre ich ja daraus, dass du ihn sehr geliebt hast. Ich habe ihn über alles geliebt. Wie alt ist dein Mann geworden? Der wäre jetzt 56 geworden. 56. Er ist noch nicht beerdigt. Nein. Er ist beerdigt. doch, ist schon. Am Donnerstag ist er beerdigt. Wie hast du die Beerdigung verkraftet oder empfunden? Ja, nee, ich hatte einen Psychologen zu Hause. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Hm. Ich durfte nicht hingehen zur Beerdigung. Ach, du warst gar nicht auf der Beerdigung? Ich konnte bis zum heutigen Tag nicht hingehen. Ach. Ich kann nicht. War das für dich schlimm, dass du nicht dabei sein konntest? Ja, auch. Hm. Du sagst, du hattest einen Psychologen zu Hause. Ja. Wer hat das organisiert? Das hat meine Tochter organisiert. Hm. Und du warst bis heute noch nicht am Friedhof? Nein, ich nehme das jeden Tag vor. Aber ich kann nicht, weil ich mich mit den Gedanken nicht abfinden kann. Hm. Weil ich immer noch denke, manchmal, jetzt müsste die Tür aufgehen, dann kommt rein oder... Hm. Ich kann damit nicht umgehen. Wie hast du denn jetzt die letzten Tage so verbracht? Was hast du getan? Weinend. Und warst zu Hause? Ja, zu Hause. Einmal Ostern war ich bei meiner Tochter. Die ist nicht eher gegangen, bevor ich mitgegangen bin. Ich wollte ja gar nicht mehr aus der Tür raus. Mhm. Und also es gibt ja die Tochter, die eine Stütze ist für dich. Mein Schwiegersohn. Der Schwiegersohn? Mhm. Auch, ja. Und noch jemanden? Meine Enkelkinder. Wie alt sind die? Kleine ist 2 und der Große ist 7. Ja, die können dann durch ihre Anwesenheit dir einen Trost geben, aber mit denen kannst du ja kein Gespräch führen. Nein. Mhm. Aber ich habe trotzdem psychologische Hilfe. Und zwar geht das jetzt weiter erstmal, dass zweimal in der Woche jemand kommt und für eine Stunde mit mir ein psychologisches Gespräch führt. Hast du denn das Gefühl, dass dir das was bringt? Und dir das was auch etwas hilft? Nicht richtig, nicht wirklich. Hast du denn ein gutes Gefühl zu diesem Psychologen oder ist der Mann dir eher ein bisschen fremd? Nein, im Gegenteil. Eine sehr, sehr, sehr nette Frau. Eine Frau ist das? Mhm. Ja, eine ganz, ganz nette sogar. Eine sehr einfühlsame Frau. Mhm. Aber dann ist es doch schon mal sehr gut. Du findest die Frau nett? Ja, sehr sogar. Aber weißt du, Helga, das ist natürlich, du bist ja in der Phase der Hochtrauer. Du hast ja ein Schockerlebnis jetzt hinter dir. Ja. Und da kommt auch noch so das schlechte Gewissen dazu, dass ihr gestritten habt zum Schluss. Ja. Das ist natürlich zusätzlich sehr belastend, was ich verstehen kann. Andererseits musst du dem gegenüberstellen auch all das viele, viele, viele Gute, was du für ihn getan hast. Und dann kann man, glaube ich, diesen kleinen Streit am Ende vergessen. Das glaube ich, so wie du mir das gerade geschildert hast. Das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimme ist, dass er verstorben ist und dass er nicht mehr bei dir ist. Das ist schlimm. Ja, ich hatte... Ich glaube, ich glaube, diesen kleinen Streit, den hat er dir längst vergeben. Ich hoffe. Aber ja, aber sicher. Aber sicher. Ich hoffe so sehr. Er war, so alt ich geworden bin, er war wirklich meine erste große Liebe. Ich habe noch nie einen Menschen so geliebt. Ach so groß sagst du das. Er war meine wirklich große Liebe. Ja, meine erste große Liebe. Dann ist der Verlust unfassbar schlimm. Ja. Da geht ja die Erde unter einem auf. So ist es. Und man stürzt ins Endlose. Ich hatte sogar schon mit den Gedanken gespielt, mich auch umzubringen. Das darfst du nicht machen. Aber dann habe ich an meine Tochter gedacht, die mich braucht. Ja. Und meine Enkelkinder. Du darfst dein Leben nicht wegschmeißen. Das darfst du nicht machen. Deine Enkelkinder brauchen dich, deine Tochter braucht dich. Und dein Freund würde das verurteilen, ich bin sicher. Dein Mann würde das verurteilen, wenn du das tätest. Dass du jetzt im Moment in einer so traurigen Phase bist, finde ich noch normal. Aber auch in der schlimmsten Phase muss man natürlich versuchen, so ein bisschen dagegen zu halten. Beispielsweise will ich dir sagen, fände ich einen Friedhofsbesuch gut. Das führt dich näher an die Realität ran. Ja. Mit jemandem zusammen, vielleicht zusammen mit der Psychologin oder mit deiner Tochter. Möglicherweise. Aber irgendwann musst du hingehen. Domian, ich weiß ja nicht, vielleicht werde ich sogar ausgelacht, aber ich glaube eigentlich daran, dass ich ihn irgendwann wiedersehe. Aber jetzt nicht so, wie er ist, so wie ich ihn gekannt habe, sondern dass wir uns irgendwie auf anderer Basis wiedersehen. Ja, das kann ja durchaus sein. Das vielleicht kann man sogar erkennen. Vielleicht, ja. Das kann man ja auch glauben. Das ist ja auch ein durchaus berechtigter Glauben. Und ich meine, da ist ja vieles, hat man ja schon geforscht und gemacht und immer noch forscht man, wie das nachher ist, tot und so weiter. Niemand kann darüber was sagen. Und Wenn du den Glauben hast, Helga, dass du ihn vielleicht irgendwann wieder triffst, finde ich das völlig in Ordnung. Und da wird dich auch niemand verlachen. Das glauben tausende und Millionen andere Menschen auch. Und wenn es für dich jetzt eine Hilfe ist, ist das allemal ein richtiger Ansatz, ein Gefühlsansatz. Dennoch musst du natürlich versuchen, so ganz vorsichtig zu begreifen, dass er in dieser Welt nicht mehr ist. Aber ich brauche ihn doch. Er ist ja in deinem Herzen. 1998 hat man mich im Rollstuhl operiert. Bei einer normalen Hüft-OP haben sie mit den Freizeiten, den ich hast, mir zersetzt. Und seitdem sitze ich im Rollstuhl, da kannte ich ihn aber schon. Das heißt, du bist auch ziemlich gesundheitlich angeschlagen, ne? Ja. Oder ich schon. Und Ende Februar hat man mir die rechte Brust amputiert. Hast du und damit ist mein Mann auch nicht fertig geworden. Und jetzt sitzt du gut ab. Jetzt frage ich mich, warum ich so bestraft werde. Diese Frage kann niemand beantworten. Diese Frage stellen sich ganz viele Menschen, die in schweren Schicksalssituationen sind. Das kann man nicht beantworten. Es gibt halt Lebensphasen, wo man nur Schmerzen hat und man muss aber weitergehen. Man muss einfach weitergehen. Ich bin ja Schmerzpatient. Schon seit Jahren lebe ich tagtäglich mit Schmerzen, mit starken Medikamenten. Liebe Helga, mir tut es wahnsinnig leid, dass dein Liebster tot ist. Domian, ist das, wenn ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Ich muss persönlich werden. Glaubst du selber daran, dass nach dem Tod, dass das die Erde, dass hier das Leben nicht alles gewesen sein kann? Dass danach noch irgendwas kommen muss? Oder ist das von mir ein Hirngespinst? Nein, ein Hirngespinst ist es keinesfalls. Ich weiß es nicht. Ich muss es ja auch ehrlich beantworten. Ich weiß es nicht. Es kann sein, es kann nicht sein. Aber ich tendiere auch eher dazu, zu sagen, ja, es gibt sicher andere große Zusammenhänge, die wir alle nicht verstehen. Aber ich würde mich an deiner Stelle gar nicht da so groß in Frage stellen. Wenn du das so für dich glaubst, ist das gut. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Und da muss man sich auch nicht verschämen. Stell es dir vor, dass er dich vielleicht sogar sieht und beobachtet jetzt. Und, das denke ich ja auch. Ja, das ist auch ein ganz tröstlicher Gedanke. Und vielleicht hilft dir das auch ein bisschen, wieder in deinen Alltag zu kommen. Wobei es ist ja wirklich alles sehr frisch noch. Ich habe ja sogar schon, wenn ich im Halbschlaf untergeworfen habe, ihn neben mir liegen sehen. Oder wenn ich dann irgendwas sehe oder höre von Reportagen, was ich gerne gucke oder wir beide gerne geguckt haben, dann denke ich immer, mein Gott, du musst ihn sagen, wenn er zurückkommt, also so aus der Stiftung, und dann fällt mir im selben Moment ein, mein Gott, er kann ja gar nicht kommen. Ja. Ich glaube, er wird nie wiederkommen. Dass man so denkt in der Zeit jetzt, glaube ich, ist auch ganz normal. Liebe Helga, mir läuft ein klein bisschen meine Sendezeit jetzt. Ja, ich sehe schon, ich gucke schon auf die Uhr. Ja. Ich weiß, Domian. Wir werden dich jetzt aber nochmal zurückrufen. Ja, damit wir dich jetzt nicht so alleine lassen. Ich wünsche dir viel Kraft für die jetzt kommenden Tage und Monate und Wochen. Das ist noch eine harte Zeit. Aber wenn du glaubst, wie du das gerade formuliert hast, dann glaub das so. Das ist gut. Das mach mal. Und versuch mal irgendwann in der nächsten Zeit in Begleitung auf den Friedhof zu gehen. Okay. Stell dir einfach vor, dass du ihn besuchst. Domian, ich danke dir ganz herzlich. Alles Liebe von Herzen und wir melden uns gleich bei dir. Okay. Alles Gute. Soll ich auflegen? Ja, du legst bitte auf, ja. Okay, tschüss. Tschüss. Und um 1.53 Uhr geht es weiter mit dem Sven. Und Sven ist 25. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sven. Um was geht's bei dir? Es geht um folgendes Problem. Also ich bin jetzt seit 6,5, knapp 7 Jahren verheiratet. Und ich habe meine Jugendliebe wieder getroffen. Jetzt, kürzlich? Ja, vor einem Monat ungefähr. Und was heißt Jugendliebe? Ja, ich hatte halt, wie alt war ich da? 14 war ich da. Hatte ich halt was mit ihr über einen Zeitraum von 2 Jahren knapp. Und ja. Also wirklich halt die allererste Liebe? Die allererste Liebe, genau. Große Liebe? Große Liebe war es nicht unbedingt. Also halt, ja, wie gesagt, erste Liebe halt im Endeffekt. Ja, ja. Und ja, wir haben uns halt jetzt vor einem Monat halt wieder getroffen. Und zufällig? Ja, zufällig. Ich war in der Alpdiele mit meinem Sohn. Mein Sohn wird jetzt 5. Und da kamen sie halt mit ihrem jetzigen Ehemann und wir haben dann halt Nummern ausgetauscht und ja, seitdem man halt relativ guten Kontakt über SMS und telefonieren, mhm. was allerdings mehr oder weniger heimlich ablaufen soll, weil wenn er meine Frau mitbekommt, ja, ist ja verständlicherweise ein bisschen ja. Stress. Ja. Warum hast du überhaupt Kontakt mit ihr? Ja, weil mit meiner Frau läuft halt so seit 3 Jahren im Bett gar nichts mehr auf sexueller Ebene. Und von ihr ausgehend? Von ihr ausgehend, ja. Also du hättest schon noch Lust, aber sie will nicht mehr? Ja, sie will nicht mehr, genau. Ja. Weißt du warum? Ja, wir haben mal drüber diskutiert, allerdings fragt mich mittlerweile nicht mehr. Ich habe irgendwann kapituliert und das einfach nur noch so hingenommen, halt für meinen Sohn. Also du kapierst das letztendlich nicht, was es ist? Richtig, richtig. Und da ich halt selber ein Scheidungskind bin, weiß ich halt, wie schwer es ist, wenn Kinder damit umgehen müssen. Mhm. Und ja, für meinen Sohn habe ich halt jetzt so die letzten 3 Jahre wirklich die Zähne zusammengebissen. Aber da ist schon eine große Sehnsucht nach Zärtlichkeit, Erotik. Ja, natürlich, sie ist auf jeden Fall da. Aber ja, ich weiß halt nicht. Und meine Jugendliebe hat mir halt gestanden, so dass er halt auch noch irgendwo Gefühle für mich hat. Ach so, oh ja, das ist natürlich halt wieder hat und ein Spiel mit dem Feuer, ne? Richtig. Aber ist es noch nichts passiert zwischen euch beiden? Nein, es ist noch nichts passiert. Aber ich bin halt am Überlegen, ob das jetzt nur eine Spermerei ist, weil ich halt seit 3 Jahren, wie gesagt, keine Zärtlichkeiten habe oder ob das was Festeres werden könnte oder ob ich den Schritt überhaupt gehen soll. Ich weiß es nicht. Schwierige Frage. Wahrscheinlich, das kann man wahrscheinlich gar nicht beantworten. Ob es einfach die Sehnsucht ist, mal wieder was Zärtliches zu erleben oder ob es vielleicht sogar ein Verliebtsein ist. Das ist sehr schwer wahrscheinlich auseinanderzuhalten. Richtig. Aber sie, die Jugendliebe, ist auch in einer Beziehung, sagst du? Die ist auch verheiratet, ja, aber ja. Das heißt, die ist auch nicht da sehr glücklich? Nee, nicht wirklich, nein. Sie war vorher schon nicht wirklich glücklich. Habt ihr euch denn auch schon getroffen? Ja, wir haben uns ab und zu halt zufällig getroffen, mehr oder weniger halt offiziell zufällig halt. Also gezielt verabredet noch nicht? Ja, doch, es war halt von uns aus gezielt verabredet, aber halt inoffiziell halt für meine Frau und für ihren Mann halt. Aber ja, die wittern noch nichts? Nee. Und als ihr euch dann getroffen habt, habt ihr euch dann mal gestreichelt oder geküsst sogar? Nee, bisher, also Zärtlichkeiten haben wir noch gar nicht ausgetauscht, so, weil ich es halt mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann irgendwie. Aber es liegt in der Luft? Es liegt in der Luft, ja. Und das ist halt für mich halt momentan ein Problem. Weißt du, Sven, das Problem ist, glaube ich, nicht die neue Frau, das Problem ist deine Frau. Ja. Das ist ein Problem, finde ich. Wenn ihr seit 3 Jahren keinen Sex mehr miteinander habt, du bist ein junger Kerl von 25, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja. So, und wenn du nicht mal weißt, warum, geht das noch viel weniger. Ja, natürlich. Wenn sie nicht sagt, sie muss doch sagen, liegt es an dir, also an Sven? Hat sie generell keinen Bock auf Sex? Befriedigt sie sich selbst, weißt du das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, das Problem ist halt, weil ich auch dabei sehe, sie ist momentan halt arbeitssuchend und ich bin halt der Alleinverdiener und also viel Stress im Alltag halt auch. Wegen meinem Sohn halt, weißt du, dass der halt finanziell nicht komplett abrutscht und Du bist Scheidungskind, sagst du. Und das war nicht so schön. Nee, absolut nicht. Also mein Vater ist kurz nach der Scheidung auch gestorben und der war absolut nicht okay. Ja. Okay, dann ist es ja noch härter gewesen, wenn der Vater gestorben ist. Natürlich. Aber ich sag dir, auf Dauer ist es noch weniger schön für ein Kind, in einer komplett kaputten Ehe aufzuwachsen. Da bin ich ganz sicher. Ich bin ganz sicher, dass das viel schlimmer ist für ein Kind, als wenn letztendlich Mama und Papa, wenn auch getrennt, aber glücklich sind. Also wenn Mama und Papa zusammen... Wenn ich dich unterbrechen darf, wir streiten uns ja nicht. Also so, wir leben halt momentan nebeneinander her, irgendwie wie Bruder und Schwester, keine Ahnung. WG-mäßig, ne? Ja, richtig. Also Streit ist ja definitiv selten eigentlich. Ne? Ja, aber du wirst ja immer frustrierter. Ja, natürlich. Und jetzt bahnt sich das gerade so ein bisschen an in Richtung dieser Frau und ich garantiere, wenn du das jetzt unterdrückst, dann kommt in ein paar Monaten oder so, ist irgendeine andere Geschichte. Na, natürlich. Irgendwann bricht es auf. Das ist wie, das kann man eine ganze Weile unterdrücken, irgendwann bricht es kolossal raus. Ja. Kümmer dich um deine Ehe. Ist das eine Frau, mit der man zu einer Beratungsstelle gehen kann? Nein, also sie sieht es selber nicht als Problem an. Dann musst du sagen, es ist für mich ein Riesenproblem. Ich bin 25, ich habe Druck, ich will Sex. Ich will wissen, ja, das kannst du sagen. Ich will wissen, warum wir nicht mehr miteinander schlafen. Mein Gott, das ist doch das Normalste von der Welt, das zu sagen und zu fragen. Ja, logisch. Ja. So, da würde ich jetzt erstmal richtig Druck machen, damit die den Mund auftut. Vielleicht hat die ja auch gar nicht mehr so Bock auf dich. Kann ja auch sein. Ja, logisch, dass sie sich im Endeffekt nur aushalten lässt oder so. Es kann ja auch irgendwie sein, dass da jetzt irgendwas in die Gänge kommt, wo ihr beide eine gute Lösung findet. Ich würde erstmal Druck machen, was deine Ehe anbelangt. Ja, natürlich. Und das andere wird sich finden. Das findet seinen Weg. Ich würde es gar nicht gezielt unterdrücken mehr. Ja. Und dann hast du halt eine Affäre und vielleicht wacht sie dann auf und es kommt irgendwas in die Gänge. Ja, natürlich. Meine Sendung ist gleich rum. In diesem Sinne, mehr könnte ich eh nicht sagen, aber das war so das Gröbste. Ja, ich wollte noch kurz zu der vorherigen Anruferin mein tiefes Beileid ausrichten. Also das hat mich echt sehr getroffen. Sehr nett, das ist mein Problem echt irgendwie. Dankeschön, tschüss. Ja. Bis morgen, ihr